Du behütest sie wie ein Geheimnis. Heißt für mich, nur ich darf sie sehen und keiner weiß es. Heißt für dich, bleib so lange in der Pussy, bis sie meins ist. Bitch, ich bin der Mann, sie trägt mein Monogramm. Yeah. Ich weiß, du weißt es noch, das, was nur wir zwei wissen. Sowas sieht man nur auf Zeitschriften. Ich dachte, du bist Science Fiction. Birkenback, Turtleneck, Chloe-Kleid, cremeweiß, sah so viele Details. In meinem Kopf war Server-Crash, stundenlang rumgemacht im SQP wie Teenager. Ben & Jerry's von der Tanke, Strawberries in Cream-Flavor. Nächtelang auf WhatsApp, Dirty Talk per Sprachnachricht, yeah. Doch du kamst nie auf meinen Fahrersitz. Spielte dir Venedig vor, mit iPhone über AUX-Kabel. Du haust Last, deine Hände trotzdem über meinem Bauchnabel. Damals trug ich Givenchy, 2014 Spring Summer. Wer hat an der Uhr gedreht? Pink Panther, du warst Cleopatra. Bestellte Caesar Salad. Und irgendwann fand ich den Schlüssel, so wie DJ Khaled. Dein Kleid fiel auf den Boden meiner Suite im Vorzimmer. Und du trugst Balenciaga 2014 Fall Winter. Du behütest sie wie ein Geheimnis. Heißt für mich, nur ich darf sie sehen und keiner weiß es. Heißt für dich, bleib so lang in der Pussy, bis sie meins ist. Bitch, ich bin der Mann, sie trägt mein Monogramm. Zuckerglasur aus deiner Backstube. Ich bin nicht dein Schatz, doch ich bin tief in deiner Schatztruhe. Schweißperlen glitzern auf dir, Tautropfen, Frühlingswetter. Und obwohl ich Rüpelrapper bin, koste ich den Blütennektar. 69 auf dem teuren Teppich. Du fragst dich, welche von den beiden Siegessäulen echt ist. In meiner Regendusche mach ich ne Prinzessin zu ner Edelhure. Bis ich vom Kratzen ihrer Nägel blute. Eyeliner fängt bereits zu schmieren an. Panda Eis, ich lass dein Pfirsich leuchten wie das Futter meiner MA1. Rotes Schild am Türgriff, do not disturb. Doch ich will, dass jeder auf dem Kudamm dich hört, yeah. Dein Nachtisch steht nicht auf der Nachtkarte. Du weißt es selbst, das mit uns hält kein Monat lang wie deine Nagellackfarbe. Ich stell dich auch in die Vitrine mit den vielen Trophäen. Und Peter Pan ließ Wendy gehen, yeah. Du behütest sie.